und er nickte nachlässig nach der Richtung, wo ich stand. George Mary stand an der Tür und spuckte, um den Geschmack von der Medizin loszuwerden, aber kaum hatte der Doktor gesprochen, so bekam er einen roten Kopf, drehte sich um und schrie mit einem wilden Fluch: »Nein!« Silver schlug mit der flachen Hand auf das Branntweinfass und brüllte: »Ruhe!« Und dabei sah er wirklich wie ein Löwe aus. Dann fuhr er in seinem gewöhnlichen Ton fort: »Herr Doktor, ich dachte auch schon dran, denn ich weiß ja, dass Sie den Jungen gern hatten. Wir sind Ihnen alle untertänigst dankbar für Ihre Freundlichkeit und haben Vertrauen zu Ihnen, wie Sie sehen, und schlucken Ihre Medizin, wie wenn's Grog wäre. Und ich denke, ich habe was ausfindig gemacht, was uns allen passen wird. Hawkins, wirst du mir dein Ehrenwort als ein junger Gentleman geben? Denn ein Gentleman bist du, obgleich armer Leute Kind. Dein Ehrenwort, dass du nicht das Ankertau kappen willst?« Ich gab ohne Besinnen das verlangte Wort. »Dann, Herr Doktor«, sagte Silver, »stellen Sie sich, Mann, auf die andere Seite von den Palisaden da, und sobald Sie draußen sind, will ich den Jungen nach der Innenseite her herunterbringen, und ich rechne, Sie können durch die Sparren Ihr Garn mit ihm spinnen. Guten Tag, Herr Doktor, und unsere besten Empfehlungen an den Squire und Captain Smollett.« Die Missbilligung, die nur Silvers furchtbare Blicke lange unterdrückt hatten, brach sofort los, als der Doktor das Haus verlassen hatte. Silver wurde rundheraus beschuldigt, ein doppeltes Spiel zu treiben. Sie sagten, er versuche einen Sonderfrieden für sich zu schließen und opfere die Interessen seiner Verbündeten und Opfer. Mit einem Wort, sie warfen ihm ganz genau das vor, was er wirklich tat. Dies schien mir so auf der Hand zu liegen, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie er auch diesmal wieder ihres Ärgers Herr werden konnte. Aber er war allen übrigen mehr als doppelt überlegen. Und sein Sieg in der letzten Nacht hatten ihm wieder ein großes Übergewicht gegeben. Er nannte sie Dummköpfe und Esel, sagte, es sei notwendig, dass ich mit dem Doktor spräche, fuchtelte ihnen mit der Karte vor den Gesichtern herum und fragte sie, ob sie vielleicht den Vertrag an demselben Tage brechen wollte, an dem sie auf die Schatzsuche ausgehen sollten. »Nein, beim Donner«, rief er, »den Vertrag müssen wir brechen, wenn die Zeit dazu da ist. Und bis dahin will ich den Doktor an der Nase herumführen und wenn ich seine Stiefel mit Branntwein ölen sollte.« Hierauf befahl er ihnen, das Feuer anzuzünden und humpelte auf seiner Krücke hinaus, die andere Hand auf meine Schulter gelehnt. Die Meuterer blieben ganz verdutzt zurück. Er hatte sie durch seine Zungenfertigkeit zum Schweigen gebracht, obwohl eigentlich nicht überzeugt. »Langsam, Junge, langsam«, sagte er. »Sie könnten im Handumdrehen über uns herfallen, wenn sie sähen, dass wir es eilig hätten.« So gingen wir denn ganz gemächlich über den Sand bis an die Stelle, wo der Doktor auf der anderen Seite der Palisade auf uns wartete. Und sobald wir in bequemer Sprechweite waren, blieb Silver stehen und sagte: »Sie werden mir auch dies auf die gute Seite schreiben, Doktor. Und der Junge wird Ihnen erzählen, wie ich sein Leben rettete und sogar deswegen abgesetzt wurde. Und darauf können Sie Gift nehmen, Herr Doktor. Wenn ein Mann so nah am Wind steuert wie ich, sozusagen mit dem letzten bisschen Luft im Leibe um sein Leben spielt, dann würden Sie es vielleicht nicht für zu viel halten, ihm ein einziges gutes Wort zu geben? Sie wollen bitte dran denken, dass es jetzt nicht bloß um mein Leben geht, sondern auch um das des Jungen obendrein. Und Sie werden mir ein freundliches Wort sagen, Doktor, und mir um des Himmels und um Gottes Willen ein bisschen Hoffnung geben, damit ich's aushalten kann.« Silver war ein ganz anderer Mann geworden, so wie er dem Blockhaus und seinen Freunden den Rücken gewandt hatte. Seine Wangen schienen eingefallen zu sein, seine Stimme zitterte, er meinte es todernst. »Nanu, John, ihr habt doch keine Angst?« fragte Dr. Livesey. »Doktor, ich bin kein Feigling, ganz gewiss nicht. Nicht so viel«, und er schnipste mit den Fingern. »Wenn ich's wäre, so würde ich's nicht sagen. Aber ich gestehe Ihnen offen, mir klappern die Gebeine, wenn ich an den Galgen denke. Sie sind ein guter Mensch und ein aufrichtiger. Ich habe niemals einen besseren Mann gesehen, und Sie werden nicht vergessen, was ich Gutes getan habe. Ebenso wenig, wie Sie das Böse vergessen werden, das weiß ich. Und ich gehe auf die Seite, sehen Sie hier, und lasse Sie mit Jim allein, und auch das werden Sie mir auf die gute Seite schreiben, denn es ist eine lange Rechnung, ja, das ist es.«